B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Brüssel, mehr als nur EU-Sitz. Paris, Frauenwunder à la Française. Riga, Erinnerungen an den Holocaust. Sowie schließlich Skopje. Alles Makedonien oder was? Hand aufs Herz. Wenn Sie an Brüssel denken, denken Sie dann an Belgien oder doch nur an die EU? Vermutlich eher an die Europäische Union und weniger an unseren westlichen Nachbarn. Dabei ist Brüssel viel mehr als nur der Hort der EU-Bürokratie. Brüssel wird von Touristen geliebt, es bezaubert mit seinem Charme und der gelungenen Mischung aus französischem Flair und der italienischen Gelassenheit. Allerdings, so denken vor allem jene, die in Brüssel nicht leben müssen. Die anderen, naja. Peter Heilbrunner mit einem Porträt der belgischen Hauptstadt. Sommer in Brüssel, das ist Hochsaison für Bauarbeiten. Überall in der belgischen Hauptstadt wird gebuddelt, gebohrt, asphaltiert und gepflastert. Das Leben ist eben eine Baustelle in der Ferienzeit. Es ist jeden Sommer das Gleiche, regt sich dieser Taxifahrer auf. Weil sie so schlampig arbeiten, müssen sie jedes Jahr dieselben Straßen erneuern. Wir fühlen uns wie Touristen in der eigenen Stadt. Überall Einbahnstraßen, die wir nicht kennen. Brüssel ist die dauerhaft unvollendete unter Europas Hauptstädten. Eine Stadtplanung, ein städtebauliches Konzept suchen Experten wie Touristen hier vergebens. Seit Jahrzehnten endet das Nachdenken über den Masterplan an den jeweiligen Gemeindegrenzen. Denn das, was wir gemeinhin Brüssel nennen, ist eigentlich die Hauptstadtregion Brüssel mit 19 einzelnen Kommunen. Selbstgestandene Politiker wie die Ordnungsbürgermeisterin von Brüssel Innenstadt verzweifeln an dieser Kirchturmpolitik. Katrin Lalieu kämpft gegen den Dreck in Brüssels Straßen, eine Aufgabe von herkulischer Dimension. In den letzten 3 Jahren ist Brüssel viel sauberer geworden, das sagen Einheimische wie Touristen. Dabei allerdings rede ich nicht von der Gegend um den Bahnhof, für die bin ich nicht verantwortlich. Der ganze Müll dort ist eine einzige Katastrophe, doch darum muss sich die Hauptstadtregion kümmern. Vieles hat sich getan in den vergangenen Jahren. Es ist viel Geld von privaten Investoren in die Stadt am Flüsschen Senne geflossen. Heruntergekommene Wohnviertel sind aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Designer und Modemacher beispielsweise haben der Gegend zwischen Börse und altem Fischmarkt zu einem neuen Gesicht verholfen. Der ursprüngliche Charakter der Innenstadt, das sehr bodenständig Einfache, bleibt dabei allerdings auf der Strecke, wie diese Besucherin des berühmten Flohmarkts im einstigen Arbeiterviertel den Marollen findet. Früher war es so, dass man noch sehr viele Einheimische rundherum traf. Und jetzt ist es alles ein bisschen kommerzialisierter, aber immer noch sehr schön und sehr charmant. Brüssel ist keine Metropole, ist weder prächtig wie Paris noch angesagt wie Berlin, schon gar nicht bunt und flippig wie London. Und doch ist es ein Touristenmagnet. Vor allem für Asiaten und Amerikaner ist die EU-Hauptstadt ein Muss auf ihrer Europatournee. Grand Place, Mannequin Piss und Atomium, dazu einmal Pommes auf die Hand und Pralinen für zu Hause. It's great and the shops look so lovely. Alles so wundervoll hier, ruft diese Touristin begeistert, während sie die Auslagen der Schokoboutiquen inspiziert. Eine Art Schokoladeerlebniswelt sei das, was sie da sehe, lacht die elegante Frau noch und steckt sich genüsslich eines dieser kleinen Kunstwerke aus dunkler Schokolade und cremiger Ganachefüllung in den Mund. Das unstrittige Wahrzeichen der Stadt aber ist und bleibt das Atomium, dieses 165 Milliardenfach vergrößerte Eisenmolekül, das in der Ferne dort, wo Brüssel bereits in die Peripherie ausfranst, über der Stadt thront. Doch die gewaltige Stahlkonstruktion mit ihren neuen begehbaren Kugeln ist mehr als ein Touristenmagnet. Das Atomium steht auch für den Aufbruch der Stadt in ein neues Zeitalter, erinnert Freddy Thielemans, der Bürgermeister von Brüssel. Brüssel war bisher eine Stadt geblieben, die sehr provinziell war. Und ganz auf einmal ist es so passiert, dass Brüssel eine Weltstadt geworden ist. 1958 war das. Die erste Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ereignis in dem kleinen Königreich. Wir haben hier drunter gestanden und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das war unwahrscheinlich schön für uns. Wir waren noch sehr jung. Es war richtig ein Ereignis. Wahrzeichen, Signal des Aufbruchs und Mahnmal für die Einheit des Landes. Ans Atomium pilgern alle Belgier, egal ob Flamen, Wallonen oder Deutschbelgier. So wie bei allem Sprachenstreit Brüssel die Hauptstadt aller Belgier ist, ob sie nun Niederländisch, Französisch oder Deutsch sprechen. Die Idee ist nicht schlecht. Binnen 5 Jahren sollen in den Aufsichts- und Vorstandsgremien börsennotierter und öffentlicher Unternehmen in Frankreich 50% aller Posten mit Frauen besetzt werden. Ein entsprechendes Gesetz ist bereits auf dem Weg. Aber einige französischen Manager sind einen Tick schneller als die Herren Politiker. Und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, wie Sie vielleicht vermuten. Evi Seibert über die Frauenquote in Frankreich zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die erste Angriffswelle auf die Männerbastionen in den Chefetagen ist nicht schlecht gelaufen. 26 neue Frauen sind in französische Aufsichtsräte berufen worden. Damit hat sich die Prozentzahl der weiblichen Aufsichtsräte fast verdoppelt. Anfang des Jahres beklagte die Unternehmensberaterin Caroline Apfel noch: Les chiffres sur lesquels on tombe est plutôt de 8%. Et malheureusement, gerade mal 8%. Und das hat sich in den letzten Jahren leider nicht geändert. Jetzt im Juni waren es schon mehr als 14%. Tita Zaitoun von der Vereinigung Action de Femmes hat die neuen Zahlen überprüft. Donc, ce qui veut bien dire quelque part que les hommes ont préféré. Das zeigt ganz klar, dass die männlichen Führungsetagen jetzt lieber schnell selbst reagieren und Frauen einstellen, als sich durch ein Gesetz dazu zwingen zu lassen. Der politische Vater des Gesetzes, Jean-François Copé, hatte das vorausgeahnt. Er meinte: Für die Firmen bringt es letzten Endes einen Imageverlust, wenn sie weiterhin auf dieser Macho-Haltung verharren. In einer modernen Gesellschaft muss sich Gleichberechtigung auch in den Führungsetagen der Wirtschaft widerspiegeln. Einige Unternehmen, gerade in vornehmlichen Männerbranchen wie Raumfahrt oder Elektronik, verstecken sich immer noch hinter dem Argument, sie würden auf die Schnelle gar nicht genug kompetente Frauen für diese Führungspositionen finden. Dieses Argument ist einfach passé, meint Tita Zaitoun. Et puis cette année, quand tout d'un coup j'ai vu 26 femmes, j'ai dit comment ils ont fait? Ach ja, und wo haben sie in 3 Monaten plötzlich 26 Frauen hergezaubert? Das ist Quatsch, die mussten gar nicht lange suchen. Ich kann ihnen jederzeit 600 bis 800 fähige Frauen vorstellen, die in jedem Wirtschaftsbereich eine Führungsrolle übernehmen könnten. Unter diesen 26 neuen Aufsichtsrätinnen sind aber auch 4 Namen, die man schon kennt. Und zwar von den Ehemännern. Einige scheinen also die Frauenquote mit der eigenen Gattin aufzufüllen. Das muss nicht immer schlecht sein. Zumindest 2 dieser 4 Damen sind selbst anerkannte Unternehmerinnen. Bernadette Chirac hingegen, Frau des Ex-Präsidenten, bekam einige Buhrufe und Pfiffe zu hören, als sie als neue Aufsichtsrätin des weltweit größten Luxuskonzerns LVMH vorgestellt wurde. In der Vergangenheit war sie eigentlich nur als etwas tantenhafte Begleitung des Präsidenten in Erscheinung getreten. Das wundert auch Tita Zaitoun. Madame Bernadette Chirac chez LVMH. Soll Bernadette Chirac uns jetzt etwa sagen, wo es in der Mode lang geht oder wichtige Firmenentscheidungen dieses Megakonzerns kommentieren? In diesem Fall ging es wahrscheinlich einfach nur darum, einen bekannten Namen an der Spitze zu haben. Die Neigung der Pariser Eliten, unter sich zu bleiben, spielt bei diesen Berufungen eine große Rolle. Die wirtschaftliche Macht verteilt sich auf genau 98 Personen in Frankreich. Sie bilden einen eingeschworenen und fast exklusiven Männerverein. Dabei vereinen sie 43% der Stimmrechte der 40 größten Unternehmen auf sich. Noch. Aber wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird es in den Aufsichtsräten viel Stühlerücken geben. Wer die Quote nicht erfüllt, muss mit Sanktionen rechnen. Welche das genau sein sollen, ist noch nicht raus. Darüber scheint sich zurzeit die 2. Kammer, der Senat, der das Gesetz noch absegnen muss, den Kopf zu zerbrechen. François Copé hatte sich in seinem Gesetzentwurf klar gegen Geldstrafen ausgesprochen und sich damit im Parlament durchgesetzt. Das macht keinen Sinn, das hatten wir schon bei den Parteien. Die haben dann die Frauenquote bewusst nicht erfüllt und lieber die Geldstrafe bezahlt. Deswegen wollten wir es diesmal anders machen. Wer keinen paritätisch besetzten Aufsichtsrat hat, darf keine gültigen Entscheidungen fällen. Ein Conseil d'administration qui ne serait pas paritaire entre les hommes et les femmes verrait leur délibération invalidée. Voilà. Voilà. Wenn das tatsächlich durchkommt, hat das französische Frauenwunder richtig Sprengkraft. Vive la France, Evi Seibert, über den vorauseilenden Gehorsam französischer Männer. Vor genau einer Woche haben Juden aus Riga gemeinsam mit Gästen aus Deutschland und Israel an den Holocaust in Lettland erinnert. Schritte der Lebendigen lautete das Motto dieser Veranstaltung, mit der jüdische Gemeinden europaweit gegen das Vergessen antreten. Bemerkenswert war vor allem, dass es der politischen Elite des Landes damit auch gelang, einen Marsch von Neonazis zu verhindern, was in Lettland keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Nicht wenige zelebrieren bis heute den Einmarsch der Deutschen 1941 in Lettland als Befreiungsakt von den Sowjets. Die damit verbundenen Gräueltaten werden freilich ausgeblendet. Birgit Johannsmeier über Lettlands Umgang mit dem Holocaust heute. Gut 300 Menschen haben sich auf dem alten jüdischen Friedhof in Riga versammelt. Im Schatten der Bäume stimmt die 78-jährige Ida Goldstein in die Gebete des Rabbiners ein. Sie gedenkt der lettischen Reichskristallnacht am 4. Juli 1941. Damals steckten die Nazis alle Synagogen der lettischen Hauptstadt in Brand und begannen jüdisches Leben in Lettland zu vernichten. Viele Letten haben zugeschaut und den Juden nicht geholfen. Bestimmt hatten sie Angst, aber es tut trotzdem weh. Dort im Ghetto waren auch meine Eltern. Auf der anderen Seite der Straße sahen Letten, wie sie abtransportiert wurden, aber niemand hat sich gerührt. Hinter dem Friedhof erstreckt sich das ehemalige Ghetto, in dem mehr als 70.000 Juden eingepfercht wurden. Kein Angehöriger von Ida Goldstein hat es überlebt. Als die Deutschen einmarschierten, war Lettland bereits ein Jahr von den Kommunisten besetzt. Sie sei mit ihrem kleinen Bruder im Kinderpionierlager gewesen, erzählt die alte Dame. Die Russen haben uns noch in der Nacht über die Grenze geschafft. Wir haben den Holocaust in Russland überlebt. Leider hat meine Mutter nichts von unserer Flucht gewusst. Ansonsten hätte sie sich auch gerettet. Aber ohne uns Kinder wollte sie nicht fort. Nahezu alle jüdischen Gemeinden wurden von den Deutschen vernichtet. Aber in Lettland wüssten heute nur wenige davon, klagt der Rabbiner Menachem Bakan. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Lettland Sowjetrepublik. Das Thema Judenvernichtung war ein Tabu. Seit dem Austritt aus der ehemaligen Sowjetunion wurden in erster Linie die Verbrechen der sowjetischen Besatzer untersucht. Zwar gibt es Studien zur Mittäterschaft lettischer Hilfspolizisten am Judenmord und das Thema Holocaust wird an den Schulen unterrichtet. Aber im Bewusstsein der Letten verblasst die Auslöschung jüdischen Lebens hinter dem Sowjetterror, den jede Familie am eigenen Leibe zu spüren bekam. Deshalb habe die jüdische Gemeinde jetzt zum Gedenkmarsch Schritte der Lebenden aufgerufen, sagt Menachem Bakan. Vom alten jüdischen Friedhof geht es entlang des ehemaligen Ghettos zur Ruine der großen Choralsynagoge. Es ist so, der Holocaust war in ganz Europa, das ist klar. Auch in Lettland. Wir als Leute, als Persönlichkeiten, muss man suchen die Toleranz, immer gedenken, aber nicht vergeben. Ich kann Sie sagen, die Frage, gibt es Letten des Antisemitismus? Nein. Und die lettische Regierung macht sehr, sehr viel und unterstützt auch viele, viele Projekte, die Erinnerung, was ist da passiert. Aber im Untergrund formieren sich lettische Neonazis neu. Sie hatten dem Einmarsch der deutschen Truppen am 1. Juli 1941 gedenken wollen. Obwohl der Bürgermeister von Riga diese Kundgebung verboten hatte, wurde sie vom Amtsgericht erlaubt. Kurz vor Beginn jedoch nahm die lettische Kriminalpolizei ihre Anführer fest. Auch Benjamin Bloch ist froh, dass die Neonazis in Riga kein Forum gefunden haben, auf dem sie für sich werben könnten. Benjamin Bloch ist Vizepräsident des Europäischen Rates der jüdischen Gemeinden und hat den Marsch zum Gedenken des Judenmords in Lettland unterstützt. Ja, ich glaube, dass die Zahl derjenigen, die nachher meinen, das ist alles irgendeine Geschichte, das ist eine erfundene Sache, das stimmt nicht, die nimmt zu, die nimmt nicht ab. Und daher muss man einfach, solange die Überlebenden leben, einfach alles machen, damit man das nicht in Vergessenheit gerät. Benjamin Bloch hat sich wie andere Gäste aus Deutschland und Israel schweren Herzens auf den Weg nach Lettland gemacht. Denn seine Großmutter ist in Riga umgekommen. Nach der Vernichtung der lettischen Juden im Herbst 1941 wurden mehr als 20.000 Juden aus Westeuropa ins Riga-Ghetto deportiert. Nach der Vernichtung der lettischen Juden im Herbst 1941 wurden mehr als 20.000 Juden aus Westeuropa ins Riga-Ghetto deportiert. Sie wurde von Hannover nach Riga deportiert und ist hier umgekommen, sodass ich heute mal die Möglichkeit habe, Kaddisch zu sagen. Und es ist dann das erste Mal, dass irgendjemand von der Familie hier in Riga ist. Die jüdische Gemeinde in Lettland will nicht vergessen und arbeitet an einer lebendigen Zukunft. Gemeinsam singen sie auf Jiddisch, das israelische Volk lebt. Seit 2005 hat Mazedonien den Status eines Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union. Normalerweise werden bald darauf Beitrittsverhandlungen eröffnet. Im Fall Mazedoniens ist das bisher allerdings nicht geschehen. Der Grund? Griechenland hat es verhindert. Griechenland stört sich an dem Namen des Nachbarlandes. Es gibt nämlich eine gleichnamige griechische Provinz Mazedonien. Und deshalb bestehen die Griechen darauf, dass das Nachbarland sich offiziell ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nennt. Weil das zu lang ist, wird international die englische Abkürzung FYROM benutzt. Aber wer will schon so heißen? Thomas Franke über einen skurril anmutenden Streit, der eine gefühlte Ewigkeit dauert. Es ist früh am Morgen und an der Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland stauen sich die Lkw. Die meisten stammen aus Mazedonien. Mitko Konstantinowski ist einer der Fahrer und er ist sauer. Mehrere Stunden wartet er schon auf die Abfertigung. Er geht um seinen roten Anhänger herum und zeigt auf den ovalen Aufkleber neben dem Nummernschild. In schwarzen Buchstaben steht dort MK für Makedonia. Da, für die Griechen ist dieses MK-Schild das Problem. Sie kratzen das ab. Mazedonien gibt es für sie nicht. Ginge es nach den Griechen, dann müsste Mitko Konstantinowski stattdessen einen Aufkleber mit den Buchstaben FYROM auf seinem Anhänger anbringen. Die nehmen einem die Kennzeichen ab, damit man nicht wegkommt. Und dann bringen sie die Nummernschilder zur Polizei. Dort muss man 500 Euro bezahlen für die Polizei, für die technische Untersuchung des LKW und dann kriegt man die Schilder zurück. Und am nächsten Tag geht alles von vorn los. Reine Schikane, meint Konstantinowski. In Wirklichkeit diene die Sache mit den Länderkennzeichen den griechischen Grenzbeamten nur als Vorwand, um Bestechungsgelder zu kassieren, so Konstantinowski. Mal sind es 5, mal 10, 20 oder 30 Euro. Und sie kassieren Zoll für nichts, selbst wenn man leer fährt. Weiter vorn lässt Vasco seinen Lieferwagen an. Auch er ist Mazedonier. Er transportiert Bremsteile für Eisenbahnachsen. Die Griechen seien nun mal stolz darauf, dass Alexander der große Mazedonier war, sagt Vasco. Alexander wird von beiden gern für sich in Anspruch genommen, von den Griechen mit ihrer Provinz Makedonien und den Mazedoniern aus dem Staat Mazedonien. Vascos Ziel ist zunächst der Zollhof in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki. Die Autobahn ist leer. Links und rechts Felder. Thessaloniki ist die Hauptstadt der griechischen Provinz Makedonien. Die Mazedonier aus der Republik Mazedonien bezeichnen Thessaloniki gern als ihre eigentliche Hauptstadt. Mazedoniens Hauptstadt heißt aber Skopje. Auch die Fahne ist ein Politikum. Als Mazedonien sich 1991 für unabhängig erklärte, sah die Nationalflagge des neuen Staates zunächst aus wie die Fahne der griechischen Provinz Makedonien. Die Griechen intervenierten und 1995 musste Mazedonien die Nationalflagge ändern. Vasco Naumovski hat in seinem Büro ein kleines Exemplar dieser Fahne stehen. Er ist der stellvertretende Premierminister Mazedoniens und für die Integration seines Landes in die EU zuständig. Und in dieser Funktion beschäftigt er sich automatisch mit den Beziehungen zum südlichen Nachbarn Griechenland. Wir verhandeln nun schon sehr lange und wir glauben, dass, wenn beide Seiten es wollen, auch eine Lösung gefunden werden kann. Wir sind zu einem Kompromiss bereit, aber dazu müssen beide Sichtweisen berücksichtigt werden, die mazedonische und die griechische. Naumovski meint, sein Land sei schon weit auf die Griechen zugegangen. Er verweist auf das Abkommen von 1995. Mazedonien hat sich darin nicht nur bereit erklärt, seine Fahne zu ändern und sich von Mazedonien in Republik Mazedonien umzubenennen, es hat auch noch seine Verfassung geändert. Griechenland versprach damals, Mazedoniens EU- und NATO-Mitgliedschaftsbestrebungen nicht weiter zu blockieren. Naumovski? Griechenland hat nichts zu verlieren, egal ob wir Mazedonien heißen oder anders. Die Situation in Griechenland bleibt die gleiche. Die behalten ihre nationale Identität, ihren Nationalstolz und ihre politische und wirtschaftliche Stabilität. Griechenland aber mauert. Die griechische Regierung schlug in den letzten Jahren unter anderem vor, das Nachbarland solle sich Mazedonien Nord oder auch Mazedonien Skopje nennen. Mazedonien also mit einem geografischen Zusatz. Darauf beharrt auch Konstantinos Vretos, Parlamentsabgeordneter der in Griechenland regierenden sozialistischen Partei. Jedes Land hat seine internen Probleme. Das wird aber an unserer Beziehung zur ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nichts ändern. Abgesehen davon versuchen wir ja, die bestmöglichen Beziehungen zu allen Nachbarn zu unterhalten. Fyrom, Bulgarien, die Türkei. Wir müssen ja mit ihnen leben. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren eine Lösung finden. Ich bin zwar nicht optimistisch, aber wir sind für Diskussionen offen. But we are open to discussions. Ansonsten zeigt Vretos kompromisslose Härte. Keinesfalls werde Griechenland den Namen Republik Mazedonien akzeptieren und daran werde auch die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise nichts ändern, betont er. Vasko, der Lkw-Fahrer aus Mazedonien, hat mehrere Stunden auf einem Zollhof in Thessaloniki gewartet. Nach mehr als 3 Stunden darf er ausliefern. Er fährt auf die Autobahn, ein Stück raus aus Thessaloniki, hält auf einem Industriehof. Ein Gabelstapler kommt zum Entladen. Yorgos ist der Chef auf diesem Gelände. Der Grieche trägt Jeans und Sandalen. Sein Haar ist grau, sein Schnurrbart auch. Die beiden schütteln Hände. Hier ist Mazedonien. Ich bin hier geboren. Und plötzlich sind die auch Mazedonien. Okay, konnte die ganze Welt, sowieso, großer Alexander, hat Mazedonien die ganze Welt gemacht. So, von hier bis India. Da machen wir wieder diese neue, große Stadt, so, die neue Mazedonien. Solange sie möchten nicht, dass wir auch zu sie gehören, solange sie keine Ansprüche haben von Land und so, das wollen auch Saloniki die Hauptstadt von Mazedonien werden, habe ich kein Problem. Die Politiker sind ein bisschen spinnen. Das ist eine komische Geschichte, eine lächerliche Geschichte. Ja, da ist was Wahres dran. So viel im Europa-Report heute.